Hey, hey, spiel das ja nicht zu laut auf der Hasenhöhle. Hans Rollen ging es viel, Fein muss fallen, ist sowas ihr Ziel. Hauptschaffe nicht mehr für das Frei, Start steht Flammen, der Einzig ist nicht mehr weit. Auf zur letzten Schlacht, Tonwahnsinn in die Nacht, auf letzten Schlacht. Frauen können werden kalt gemacht, auf zur letzten Schlacht. Dann sterben heldenhaft, auf zur letzten Schlacht. Sterben für das Macht. Aktivation der Stationation, Traum von Sieg ist längst vorbei. Taffen zu dauern und den Nachschmal ein, Wurz ins Stern, wer wird der Letzte sein? Grüße von der Front, Rätsel bekannt, mit Stationation gibt's nur 16 Mann. Rest geblieben, verhungern und verbrannt, abgeschlagt vor faulem Vaterland. Auf zur letzten Schlacht, Tod und Wahnsinn gehen die Nacht auf letzten Schlacht. Frauen, Kinder, ein Kalk gemacht auf zur letzten Schlacht. Und dann sterben heldenhaft auf zur letzten Schlacht. Dann sterben heldenhaft. Grüße nach Berlin. Fertig.